Natürlich wehrt sich immer noch die Mehrheit im Osten wie im Westen gegen Rechtsradikalismus. Im Westen leben sogar zahlenmäßig mehr Rechtsradikale. Doch im Osten ist die Gruppe prozentual deutlich größer. Daher haben es die progressiven Ostdeutschen vor Ort umso schwerer, sich gleichzeitig gegen die Radikalen und gegen das Stigma aus dem Westen zu behaupten. Im rechtsradikalen Lager ist nicht nur Islamfeindlichkeit, sondern auch Anti-Amerikanismus eine Reaktion vor allem von Männern, die sich in ihrer Identität bedroht fühlen. Als kulturelle Übermacht stellen die USA die regionale und nationale Identität in Frage. Die US-Kultur steht für den internationalen Lebensstil der Progressiven und überquert wie die Flüchtlinge die Außengrenzen der Heimat. So ist es wenig überraschend, dass sich im Januar 2015 neben der Pegida-Bewegung »Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes« auch eine Pegada-Bewegung »Patriotische Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlandes« gebildet hat. In Ostdeutschland machen vor allem die zurückgesetzten Männer einen Großteil der AfD-Wähler aus. Zusammen mit den Vestalgikern, den ebenfalls sozial abgehängten Wählern aus dem Westen, reagieren sie auf den progressiven Wandel mit einer reaktionären Radikalisierung. Jetzt erst recht. Kurz gefasst: Die Wähler der Rechtspopulisten in ganz Europa verbindet nicht Einkommen oder Bildungsstand, sondern etwas anderes. Für sie ist die Globalisierung eine Bedrohung. Sie sind also nicht primär Systemkritiker, sondern Modernisierungsverweigerer. Insgesamt sind die Rechtsradikalen nicht ökonomisch abgehängt, sondern fühlen sich sozial isoliert. Die Flüchtlingssituation von 2015 hat ihren Hass auf die Eliten nicht ausgelöst, sondern konkretisiert. Im rechtsradikalen Lager sind Islamfeindlichkeit und Anti-Amerikanismus Reaktionen auf neue Menschen, Kulturgüter und Lebensstile, die die eigene, vor allem die männliche Identität, in Frage zu stellen scheinen. Die Globalisierung bedroht nicht nur Arbeitsplätze, sondern die alten Gewissheiten.